Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite. Das Labertin mit dem Zeilenende und dem Aus ist Jedi. Glück auf. Glück ab. Ich hätte da mal ein paar gute Fragen. Ist das wieder eine von diesen, der Ausschiffs-Jedi macht Dialekte schlecht nachfolgen? Dann können wir das jetzt gleich wieder beenden. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Nein, ich bin ja ein Stadtkind. Ein Stadtkind Stuttgart. Und du bist ja ein Landkind. Wir ziehen Dorfkind vor. Gut, aber du kennst das Landleben. Ja. Dann lass uns doch mal übers Landleben reden. Also du könntest jetzt mal so die guten Fragen zum Thema Landleben beantworten. Gibt's gute Fragen zum Thema Landleben? Also ich kenne eine. Aber offenbar gibt's mehrere. Wie lautet die Frage? Wie kommt man da möglichst schnell wieder weg? Gut, also die erste Frage lautet, wie gefällt euch das Landleben? Der Großteil dieser Antwort ist justiziabel, deshalb hat unser Anwalt mir geraten, dazu nichts zu sagen. Gut, zweite Frage. Was sind die guten Seiten am Landleben? Keine. Weiter. Was ist eigentlich schöner, besser? Landleben oder Großstadtleben? Großstadtleben. Wie ist das Landleben, wenn man kein Auto hat? Scheiße. Ich frage mich gerade, was haben die Leute eigentlich für ein Bild von Landleben? Also wie weit ist Speckgürtel noch von Land weg? Sehr weit. Wie weit denn tatsächlich? Also wenn wir jetzt mal beispielsweise Stuttgart nehmen, wo beginnt dann Landleben? Und sag jetzt nicht an der Grenze zu Bayern, das ist ein bisschen weit. So knapp bei Öschelbronn, würde ich sagen. Okay, und gibt's vielleicht noch so Orte, die man kennt? Nein, das sind ja Städte. Gut, ab welcher Grenze welcher Stadt beginnt ein Landleben? Also das ist ja so geografisch immer so ein bisschen kompliziert, weil also man könnte ja beispielsweise, also nehmen wir mal das S-Bahn-Netz, das ist ganz gut. Man kann ja von Böblingen aus da so rechts und dann ist man sehr schnell in Calw. Es ist sehr ländlich. Es ist sehr ländlich. Schaut okay, also Landleben quasi statt. Schaut, ja, also Calw ist ja schon wieder eine Stadt, aber schaut euch hier die Frau von der SPD an, die so abgemeldet ist, dass ich ihren Namen sogar schon wieder vergessen habe, die aus Calw kommt. Und stellt euch vor, ihr habt die zur Nachbarin und ihr habt sonst niemanden und dann wisst ihr, wie Landleben ist. Aber ja, es gibt ja auch noch die andere Richtung. Also im Prinzip kannst du sagen, das Landleben beginnt knapp hinter Herrenberg an, weil da hört das S-Bahn-Netz auf. Die Dame aus Calw, die du meinst, ist die Konsequenzen der SPD-Wahlniederlage spüren musste. Niemand hat die Konsequenzen der SPD-Wahlniederlage so hart spüren müssen wie das deutsche Volk. Weil sie sind trotzdem in einer Regierung. Was sind die Vorteile des Landlebens? Darüber müsste ich jetzt sehr lange nachdenken, ob ich darauf eine sinnvolle andere Antwort finde, als es gibt keine Vorteile. Gut, Jetzt wird dein Modegeschmack gefragt, was ziehe ich zu einer Landleben-Motto-Party an? Warum sollte man freiwillig eine, also ich verstehe ja Halloween-Partys, aber warum sollte man eine Landleben-Motto-Party machen? Das hat so ein bisschen was, es gab im, das müsste so 18. Jahrhundert gewesen sein, frühes 18. Jahrhundert, so Barockzeit, diese Schäferbälle in bei den Adligen, wo die sich als Schäferinnen und Schäfer verkleidet haben und dann im Heu unanständige Dinge gemacht haben. Also solche Bilder habe ich gerade irgendwie im Kopf, wie Großstädter auch ihre Schäferbälle feiern. Oh, ja. Ich habe irgendwie gerade so was ganz Lustiges. Als du sagtest Schäferbälle, wollte ich schon sagen, ja, die Tiere heißen Schafe. Also flauschige, große, weiße Bälle, genau, nennt man Schafe. Ja, und die Menschen, die auf sie aufpassen, sind Schäferinnen und Schäfer. Ja, ja, und dann haben die ein Schäferstündchen. Ja, mit den Schafen meistens, da, weil die sind allein unterwegs. Da sind auch noch Hunde dabei. Ob das die Sache viel besser macht, weiß ich nicht. Ihr wolltet über das Landleben sprechen, das ist die ungeschönte Wahrheit. Hunde und Schafe, ne, okay. Ja. Warum stellt der Übergang von der äußeren zur inneren Befruchtung eine Anpassung ans Landleben dar? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen. Steht hier? Also, das ist eher eine Frage, da geht es jetzt, glaube ich, ums Landleben in Ostdeutschland und da ist die Antwort relativ einfach. Wenn nur noch eine Person in so einem Dorf lebt, dann kann die sich nicht anderweitig fortpflanzen, als sich innerlich selbst zu befruchten und dann Jungfrau Maria zu spielen. Das eigentliche Wunder an der Nummer ist ja, dass es da Männer sogar schaffen, sich eine Gebärmutter wachsen zu lassen. Wenn sie mal was fürs deutsche Vaterland tun sollen, dann sogar sowas. So, es ist ein Quell der Freude. Warum ziehen so viele Menschen in die Städte, obwohl das Landleben gesünder sein soll? Warum nehmen so viele Menschen Drogen? Warum wählen sie Friedrich Merz? Warum fahren sie Auto? Das ist eine ältere Frage, ist von einem Jochen Spahn, Gesundheitsminister. Ach ja. Gut, ich hätte noch eine Frage. Mhm. Jetzt kommt bitte dieser Sprung, wo du denkst, hä? Wie kann man bei Sims 4 Landleben diese Selbstversorgung abstellen? Gar nicht. Das ist der Witz am Landleben, dass man sich da selbst versorgen muss, weil es keinen Supermarkt in fußläufiger Reichweite gibt. Selbst mit einer Tankladung im Auto wird es stellenweise schwierig, je nachdem, wo man wohnt. Das muss man übrigens, es gibt auch in Stuttgart Viertel, in denen das ursprünglich mal so war. Ja, die Viertel gibt es aber nicht mehr. Das Viertel gibt's noch, nur die Lösung wurde dann auch gefunden. Man hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber man hat tatsächlich damals, kennst du den Burgholzhof? Nein. Kennst du den Pragsattel? Ja. Da war ich letzte Woche noch, glaube ich. Am Pragsattel gibt es einen Weinberg, der zu einer Anhöhe, zu einem Berg führt. Und dieser Berg, an dem steht ein Krankenhaus, das Robert Bosch Krankenhaus. Ja. Und dahinter befindet sich ein Wohngebiet. Dieses Wohngebiet wurde auf Gelände gebaut, das ursprünglich der US-Armee als Kasernenplatz diente. Also die haben ja dann irgendwann diesen Abzug der eigenen Truppen, so mit Ami-Go-Home-Manier, in den 90ern vollzogen und haben sich dann verpisst. Und dadurch wurde ja Platz frei und dann hat sie gedacht, naja, wenn da Platz frei ist, können wir da Häuser noch bauen, gell? Und dann hat man da Häuser hingebaut und dann gesagt, naja gut, wir können ja dann noch so Straße bauen. Dann hat man Straßen hingebaut und die Häuser quasi mit den Straßen verbunden. Und dann hast du da so eine Kennedy-Straße und solche Sachen. Ach, da oben, ja. Ich bin im Bilde. Und irgendwann kam einer auf den Trichter, hey, jetzt haben wir schon Häuser und Straßen, jetzt könnten hier eigentlich auch Menschen einziehen. Und da hat man da Menschen einziehen lassen. Und schon bemerkt man so, okay, man hat Häuser, man hat Straßen, man hat Menschen, Parkplätze hat man auch, irgendwas. Was ist mit Radwegen? Ich glaube, Radwege hat man in den 90ern noch nicht gedacht im Stuttgarter Planungsapparat. Da hat man noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist auch später erst geschätzt worden, dass man das dringend braucht. Radfahrer sollen, glaube ich, da auf der Fußwege fahren. Auf alle Fälle, oder auf der Straße, einfach weil da gar nicht so viel Verkehr sein soll. Da soll ja bloß morgens und abends der Rush-Hour-Verkehr sein. Weil man hat einfach mal vergessen, dass da ein Nahversorger hin muss, so ein Supermarkt. Also es gibt welche in ganz vielen anderen Stadtteilen. Und wenn man bedenkt, wie dieser Ort da angesetzt ist, dann merkt man halt ganz schnell, die haben wahrscheinlich einfach verpennt, dass die Amis sich über ihre eigenen Supermärkte und diese dortigen Station-Shops oder Stores versorgt haben. Mit anderen Worten, man dachte, ah ja klar, da haben Menschen geklärt, da können wir jetzt auch Menschen ansiedeln. Ach so, ja, die können ja Einkaufen fahren. Keiner nach Feuerbach. Nach Zuferhause. Aber wenn ich das richtig auf einen Heilschlag. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es da doch ein Krankenhaus. Ja, genau. Und da ist doch eine Krankenhausapotheke drin. Ja, aber es geht ja nicht um Medikamente. Es geht ja zentral auch ums Essen. Ja, aber du weißt schon, dass es ja auch Medikamente gibt, die das Hungergefühl bremsen. Und gleichzeitig ja, das Glücksgefühl steigern. Ja, aber da sollten jetzt nicht nur Abspecker hinziehen, die dann nach 3 Jahren wieder ausziehen und sagen, so, jetzt bin ich schlank. Also es sollte keine Abspecksiedlung werden. Warum eigentlich nicht? Also ich meine, ich habe das Prinzip der Sozialwohnung dahingehend auch nie verstanden, dass man da wohnen bleiben darf, selbst wenn man Daimler-Vorstand wird. Also warum nicht neue Wege gehen? Hallo Herr Dr. Knoppers, habe brillante neue Idee für Ihre Siedlung Burgholzhof. Erstens Radwege, zweitens Krankenhaus zum Nahversorger deklarieren. Ja, wollen wir weiterreden über das Landleben? Weiß ich nicht, du führst durch diese Folge. Warum sind Reptilien an das Landleben angepasst? Bitte kindgerecht antworten. Hallo liebes Kind. Städte sind kein natürlicher Lebensraum, deshalb ist kein Tier von Natur aus an städtische Lebensräume angepasst. Ganz liebe Grüße, dein Zeilenende von der Maus. Gut, jetzt wird hier nach Pro und Contra gefragt, Vor- und Nachteile, also dass du kennst dieses Prozedere, das brauchen wir jetzt nicht noch durchexerzieren. Aber es gibt doch spannende Fragen zum Thema Landleben. Oh, spannende Fragen. Ja. Spannende Fragen. Ja, tatsächlich, eine Gesundheitsfrage kommt jetzt. Wie lange kann man einen Sahnepudding von Landleben nach Ablaufkeitsdatum? Das ist ein Ablaufkeitsdatum. Die Folge heißt Ablaufkeitsdatum des Landlebens, ey. Perfekt. Wie lange kann man einen Sahnepudding von Landleben nach Ablaufkeitsdatum noch essen? Also, ich weiß nicht, wie lange man das noch kann, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist Landliebe, da gehört die Marke Landliebe zur Müller-Gruppe und von daher sollte man das schon aus Prinzip nicht kaufen. Nee, nicht Landliebe, sondern Landleben. Landliebe, Landleben, Liebe, Leben, Menschen, Welt, alles das Gleiche. Wie lange hast denn du auf dem Land gelebt? Also jetzt im Vergleich zu auf See oder meinst du jetzt im Vergleich zu Stadt? Na, wie lange würdest du jetzt sagen, hast du Landleben gehabt? 21 Jahre. Nee, halt. 15, das reicht. Okay, dann warst du zu kurz da, weil hier steht, nach 30 Jahren Landleben nur noch Frust, Zorn und Hass dafür übrig. Normal? Ja. Also ich habe dafür nur 15 Jahre gebraucht. Also ich gehe davon aus, ich extrapoliere aus dieser Äußerung, dass das nicht besser wird und ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Respekt vor der Leber. Da ist wahrscheinlich auch das Krankenhaus Nahversorger. Ja. Also ich würde so weitermachen. Also entweder in die Stadt ziehen oder totsaufen. Also am besten irgendwie betrinken und dann ins Auto steigen und ja, einfach mal irgendwo eine Tür aufmachen. Timing. Sims 4, Landleben. Hühner sind schmutzig? Fragezeichen. Hühner sind sehr reinliche Tiere eigentlich. Stell ihnen ein Sandbad hin, dann machen die sich sauber. Ich liebe diese Seite, die ist toll, weil du gibst ein Stichwort ein und du kriegst Fragen zum Stichwort, aber du kriegst auch Fragen zum Landleben, bei denen das Stichwort einfach nur eine Seitenansicht ist. Also wie gesagt, wir hatten ja Sims 4 Landleben jetzt schon mehrfach, aber jetzt, ich freue mich auf deinen Exkurs, also das könnte jetzt durchaus ein Referat werden, denn hier möchte ja jemand eine Deutscharbeit zum Thema Stadt und Landleben schreiben und die Frage lautet, wie schreibe ich einen Zeitungsartikel? Sie hören Dr. Zeilenende. Ich hatte dazu mal eine Meinung und ich habe auch mal was über journalistische Standards gelesen, aber dann habe ich wieder mal die Fehler gemacht, mich mit journalistischer Berichterstattung zuletzt zum Thema Gießen zu beschäftigen und dann habe ich auch wieder gedacht, ja okay, also Zeitungsartikel kann heute auch jeder schreiben und Hauptsache es ist in der Zeitung gedruckt, dann ist es auch ein Zeitungsartikel. Also ja, also mein Tipp an der Stelle, sorgt dafür, dass es in einer Zeitung steht, dann ist es ein Zeitungsartikel. Okay. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es wird jetzt sehr random im Zweifel. Das Wort Landleben ist manchmal nur noch so ein Ja, mach du. Vehikel. Ich bin hier, ich mache irgendwas anderes dann in der Zwischenzeit. Muss eine raumfahrende Spezies nicht zwangsläufig ähnlich gebaut sein wie wir? Nein. Sie hören. Warum nicht? Weil nichts in der Natur zwangsläufig ist. Es ist ein Unfug. Also glauben wir jetzt auch an den Weltgeist, der irgendwie dafür sorgt, dass die Spitze der Schöpfung das Huhn ist oder was? Naja, Hühner sind ja angeblich bei Sims 4 schmutzig. Ja, aber sie sind da halt auch sehr reinliche Tiere. Okay. Also eine Spezies muss nicht ähnlich sein, wie wir. Das haben wir schon mal geklärt. Aber es ist für intelligente Spezies sogar von Vorteil, uns nicht ähnlich zu sein. Gut. Es gibt ja Menschen, die glauben, Dinge müsste man glorifizieren. Mhm. Zum Beispiel die Nation. Ah. Manche glauben auch, das Bauernleben müsse man glorifizieren. Ja, das habe ich auch gedacht damals, als ich auf meiner Scholle gesessen habe. Das einfache Bauernleben. Hier stellt jemand die Frage, warum glorifizieren Menschen das einfache Leben? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als ich mich mal mit dem Leben von Carl Schmitt beschäftigt habe und der wirklich mit seinem Mützchen vor irgendeiner Schwarzwaldhütte, ich glaube noch nicht mal mit warmem Wasser gesessen hat. Ja gut, irgendwie im Zweiten Weltkrieg juristisch die Tür bereitet und dann mit den einfachen Dingen zu... Ich glaube, wenn man alles erreicht hat im Leben, also wenn man was Großes geschafft hat, so ein richtig schönes Zerstörungswerk, wenn man auch einen richtig großen Haufen irgendwo hingeschissen hat, dann weiß man auch die einfachen Dinge zu schätzen. Also, hier schreibt jemand, wer macht das denn? Also auf die Frage, das einfache Leben der Menschen in Drittweltländern. Wer macht das denn? Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sich wünscht, ein Viehhirte in Somalia zu sein oder ähnliches. Also ehrlich gesagt, nach der letzten Folge, wo ich so viel über Nachrichten lese, habe ich mir kurz gewünscht, ein Viehhirte in Somalia zu sein. Und dann ist mir allerdings eingefallen, dass die mittlerweile ja auch Smartphones und dank Elon Musk Internet haben. Und jetzt ist das auch irgendwie keine Option mehr. Okay. Hier schreibt einer, weg vom Dorf, Ausrufungszeichen, kann den Ganzen nichts abgewinnen, Fragezeichen? Herzlichen Glückwunsch, du hattest eine Einsicht. Ja, begib dich sofort in die nächste Stadt. Wenn du kein Geld hast, einfach in Bahnhofsnähe prostituieren. Okay, lass uns noch vier Fragen klären. Vielleicht gibt es noch eine fünfte. Ich schau mal kurz gleich noch nach. Aber beantworte du doch bitte erstmal die Frage. Partnerin hat Epilepsie und kann keinen Führerschein machen? Fragezeichen. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber das wird wahrscheinlich wohl so von der Schwere der Epilepsie mindestens abhängen. Das ist ja auch ein bisschen blöd, wenn du gerade irgendwie so über die Schulter blicken möchtest, um zu sehen, ob da ein Fahrradfahrer kommt und die Tür aufmachen kannst oder nicht. Und dann hast du so einen epileptischen Anfall und dann reißt du die Tür auf. Es wäre ja blöd auch irgendwie, ne? Also da müssen wir auch für die Verkehrssicherheit... Also entweder Epilepsie, Menschen mit Epilepsie das Autofahren verbieten oder irgendwie so ein Türhaltesystem, das automatisch die Tür blockiert, wenn ein Fahrradfahrer von hinten kommt. Okay. Anderes Thema, denn das Landleben bringt ja immer so auch so seine sozialen Fragen mit sich. Unter anderem auch Dating. Ich weiß, du weißt, wir machen ja keine Dating-Folgen mehr, aber hier geht es jetzt so ein bisschen. Ich will meinem Freund nicht sagen, dass ich auf einem Bauernhof wohne. Wie soll ich es ihm sagen? Hallo Schatz, ich möchte dir nicht sagen, dass ich auf einem Bauernhof wohne. Okay. Das ist die brutale Wahrheit, das ist eigentlich die brutale Wahrheit gut verpackt, richtig? Nein, das ist ein sogenannter performativer Witz. Ah. Aber brutal ist ein gutes Stichwort. Das Landleben hat ja auch so hier eine Frage, die scheinbar mit dem Landleben zusammenhängt, nämlich, warum waren Menschen früher brutaler und gefühlskälter? Friedrich Menschen Merz hat den Raum. Menschen fragen sich das nicht. Friedrich Merz hat den Raum betreten. Und er hat dafür gesorgt, dass die Menschen dann nicht mehr so brutal und gefühlskalt waren. Naja, also ich glaube, er würde sich vehement dagegen wehren, dass man behaupten würde, dass er weniger gefühlskalt ist als seine Vorfahren. Im Sauerland ist man von Natur aus gefühlskalt. Ach ja. Können sich Lebensmittelmotten durch Plastikverpackungen beißen? Da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte. Ich bin wie ein Huhn, ich bin ein sehr reinliches Tier. Gibt es Milchbrötchen ohne Alkohol? Wahrscheinlich. Ach, herrlich. Wie mache ich den Nachbarn klar, dass ich keinen Smalltalk will? Hallo Nachbar, ich wünsche keine Interaktion, die sich Smalltalk nennt. Viele Grüße, dein Sheldon Cooper. Ich würde empfehlen, das T-Shirt auszuziehen, denn auf dem T-Shirt hier von diesen Menschen steht wahrscheinlich Sins 4 Hase. Sins 4? Hase, Fragezeichen. Du kennst das berühmte Spiel von EO. Sins 4. Ja, Sins. Ja. Hätte ja sein können, dass irgendwie Sins City, Sins Landleben, Sins 3 und Sins 4. Weiß es ja nicht. Naja, Electronic Arts. Ja. EO. Weißt du, warum der Wosen in Chemnitz übrigens, Wosen heißt, Wosen ist sowas wie der Wasen und die Wiesen, nur eben auf der Wosen. Weißt du, warum das mit 3 O geschrieben wird? Weil man nicht so genau weiß, wo der ist. Nein, wegen der 3 O in Chemnitz. Karl Marx Stadt. Ja, ich weiß. Sterben in Karl-Marx-Stadt, übrigens die neue Platte von Kraftklub, ziemliches Brett. Ich freue mich auf das Konzert im Frühjahr. Gut, wir haben noch drei Fragen, die wir jetzt definitiv noch klären müssen, aber die dritte ist dann auch wirklich die letzte. Mir wurden noch 4 bis 5 versprochen und das war vor 10 Fragen. Ja, ja, aber es hat sich, es waren 4 bis 5 und dann hat sich aber durch Scrollen noch so ein bisschen was ergeben und das ist schön. Meine Damen und Herren, der Aushilfsdiener, die zukünftiger Bundeskanzler Bundesrepublik Deutschland, er bringt alle Qualifikationen mit. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Also bis auf die Parteizugehörigkeit, das qualifiziert nicht zum Kanzler, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also drei Fragen hat es noch, die müssen wir jetzt auf jeden Fall noch klären. Und zwar, wie hamstert ihr zum Beispiel Lebensmittel und andere Produkte? Ich habe einen Kellerabteil, da ist, da stehen 2 Kisten drin und dann gibt es so eine Broschüre vom Bundesamt für Katastrophenschutz, glaube ich. Da steht drin, was man pro Person haben sollte und das ist da drin. Und dann ist da noch Trockenfutter und Katzenstreu für das Baby. Und dann wird regelmäßig alle halbe Jahre mal geschaut, was abzulaufen droht. Und es wird dann ersetzt und aufgebraucht. Schön. Du als Dorfkind oder als Landlebenkind quasi, kannst da sicherlich erklären, wie läuft Silvester eigentlich auf einem Dorf oder auf dem Land ab? Ja, das kann ich erklären, aber der Dorfkind-Kodex verbietet mir in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Also ich könnte jetzt einfach mal spekulieren. Das sei dir unbenommen. Ich kann auch dazu, Also ich spekuliere jetzt einfach mal als Kind, das in einem Stadtbezirk aufgewachsen ist. Ja. Was ja im Grunde nichts anderes ist als eine relativ stadtnahe Ansammlung von Menschen, die sich allerdings in ihrem Stadtbezirk weiterhin aufhalten und nicht zu großen Feier gehen. Irgendwelche Menschen bringen Alkohol zusammen und betrinken sich einfach jämmerlich. Ja. Aha. Ja. Ja. Irgendwer trinkt viel zu viel, rennt möglicherweise nackt eine Straße lang. In dem Fall auf einem Dorf wäre es die Hauptstraße. In einem Stadtbezirk kann es auch mal eine Nebenstraße sein. Mhm. Ja. Aha. Irgendwelche Menschen knutschen. Aha. Aha. Irgendwelche Menschen vögeln, sogar so, so. Möglicherweise. So, so. Aha. Wenn es ganz ungeschickt läuft, prügeln sich Menschen. Aha. Interessant. Und möglicherweise findet es, weil es an Silvester stattfindet, sogar so statt, dass Menschen Böller haben, die sie auf andere Menschen werfen. Was meistens einer der Gründe ist, dass sie sich danach auf die Fresse hauen. Mhm. So, so. Und ansonsten wird Punkt 12 spätestens irgendwelches Zeugs in die Luft gesprengt und dort ein farbenfrohes Bild gezeichnet. Ein, ja, halbwegs farbenfrohes Bild, das sich mit den Nachbarn zusammen zu einem konzertierten Scheiße-Aussehen am Himmel ergibt. Aha. So, so. Ist das so? Komm ich da mit dem nahe? Also du hast einen typischen Samstagabend im Dorf schon mal ganz gut beschrieben. Und alles weitere überlasse ich. Ja, aber das Feuerwerk macht dann Silvester aus. Der eigentliche Unterschied, ich würde jetzt mal ganz, ganz knallhart sagen, der eigentliche Unterschied zwischen Silvester auf dem Dorf und Silvester im Stadtbezirk ist das nächstgelegene Feuerwerk vom nächstgelegenen Wohnort ist einfach zentraler näher. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich genauso ablaufen. Aber ich finde es immer witzig, dass die Leute da irgendwie so, ja, Menschen, die zusammenleben. Weil ganz ernsthaft, keiner wird auf seiner Scholle sitzen und sagen, so, und ich bin jetzt den ganzen Tag hier und den ganzen Abend und die ganze Nacht. Außer er muss auf irgendwie Tiere aufpassen. In dem Moment. Aber dann spielt für ihn Silvester eigentlich gar keine Rolle. Oder er hat sich committed, einen Raclette und oder Fondue zu machen. Da kommt man auch nicht weg, weil man ist ja nicht satt geworden. Ja, aber dann kommen andere Leute zu Besuch. Ach du Scheiße, da kommen Leute zu Besuch. Das hat mir keiner gesagt. Ja, wir reden ja heutzutage nicht mehr bei einem Bauernhof von 50 Leuten, die den Hof bewirtschaften, sondern von einem ITler, der tierlieb ist und seiner Frau, die irgendwo in der Stadt für eine Werbebude arbeitet. Oder die er bei RTL sich angecastet hat. Ach so. Ja. So. Last but not least kommt jetzt die alles entscheidende Frage. Damit können wir die Folge auch beenden. Du musst sie aber trotz allem irgendwie beantworten. Weil sie steht hier und wir sollten wirklich wichtigerweise drüber reden. Ja. Kann mir hier jemand helfen? Nein. Einen schönen Tag wünschen wir euch da draußen, egal ob Stadt oder Land. Falls ihr viel zu viel Geld habt, patreon.com/dieelitepodcast freut sich über eine kleine Spende. Demnächst ist ja Weihnachten und wer will schon Waisenkinder, Tierheime, Familienverbände oder sonst irgendwas mit Spenden? Nein, spendet eurem kleinen, netten Podcast von nebenan. In diesem Sinne, tschüssing! Wir spenden das dann an arme Waisenkinder, Tierheime und sonstige. Also, wir haben einen dehnbaren Begriff von Waisenkindern und Tierheimen, aber ich habe eine Katze und wir finden auch noch jemanden, der keine Eltern mehr hat. Macht's gut. Tschüss.